Wenn morgens die normalen Toten in den Hof geschafft wurden, sammelte der Nachlassunteroffizier, ein Pater, die Soldbücher und Briefe und Fotos ein und zerbrach die Erkennungsmarke, die eine Hälfte an der Leiche, die andere zum Nachlass. Viele haben nichts mehr auf dem Leib gehabt, dass man sie hätte identifizieren können. In solchen Fällen machte der Pater sich Notizen zur Personenbeschreibung über besondere Merkmale und das vermutliche Alter, um damit vielleicht doch noch eine Benachrichtigung der Angehörigen ermöglichen zu können.